Kundgabennummer 248 vom 5.1.1938. Erkennen der Wahrheit nicht ohne Gebet. So wie ihr bittet, wird euch gegeben. Mein Kind, um dich in die Geheimnisse des Weltalls einzuführen, genügt nur ein tiefes, inniges sich hingeben deinem Heiland. Wir verfolgen alle deine Bemühungen und sind immer bereit für dich. Denn was uns der Herr aufgetragen, soll dir zu jeder Zeit vermittelt werden. Der Herr wird immer dort zugegen sein, wo das Verlangen nach der Wahrheit stark ist und der Wille des Menschen in den Dienst des Herrn gestellt wird. Und ihr alle erkennet seine Macht noch nicht. Was er tut aus Liebe zur Menschheit, weicht vom Alltäglichen ab, auf dass ein jeder begreifen lernt des Himmels Stärke. Und wenn ihr im Begriff seid, euch selbst zu verlieren, so genügt ein kleiner Hinweis aus den ewigen Regionen, um euch aufnahmefähig zu machen für die Lehren Gottes. Denn was euch der Herr gibt, das sehet ihr erst dann als göttliche Gabe an, wenn ihr merklich das Eingreifen einer höheren Macht daran erkennt. Es ist der Menschheit größter Irrtum, in Ewigkeitsgesetzen nicht des Herrn und Schöpfers Willen zu sehen. Und fortgesetzt bleibt sie deshalb blind gegenüber dem Walten und Wirken des ewigen Gottes. Sie kann sich nicht unterordnen dem göttlichen Willen, weil ihr das bewusste Erkennen fehlt. Und wiederum trachtet sie auch nicht danach, sich das Erkennen aller Weisheit anzueignen, was ihr ein leichtes wäre unter Anrufen der Hilfe des ewigen Gottes. Doch wie soll das Erdenkind bitten können, wenn es nicht vermag, das rechte Verhältnis zum himmlischen Vater zu finden? Wo kann es sich auf Erden der Ewigkeit bewusst werden, wenn es nicht danach strebt, über das Irdische hinweg den Vater zu suchen? Wo kann sich das Verlangen des Erdenkindes dem Göttlichen zuwenden, wenn es die Erfüllung seiner Wünsche nur im weltlichen Genuss sieht? Und wieder ist es das Gebet, das da zuerst bedingt ist. Wendet euch an den Gott des ewigen Alls, dass er euch recht führe und euch erleuchte. Und ihr werdet den rechten Weg beschreiten und Schritt für Schritt hinangeführt werden. Doch ohne dieses gelingt euch nichts. Ihr werdet weder erkennen eure Bestimmung noch erwachen aus dem Schlafe. Es bleibt dunkel um euch, bis ihr zum Gebet eure Zuflucht nehmet. Und keines lässt der Vater vergeblich bitten. Der Herr bewahret einen jeden vor völliger Unkenntnis. Er hat für einen jeden der Fingerzeige viele bereit. Doch aufnehmen müsstet ihr diese Mahnungen in eure Herzen. Sollen sie nicht nutzlos euch gegeben sein? Und für ewige Zeiten werdet ihr die Stunde segnen, da ihr die Tür des Herzens öffnet für alles, was von oben kommt und euch wieder nach oben hinweiset. Der Herr des Himmels und der Erde hat darum viele Lehren für die Erdenkinder bereit, die aufzunehmen für einen jeden von euch zum Segen sind. Lernet verstehen, dass nur die Liebe des Herrn euch unterweiset. Achtet nicht gering, was er euch sendet. Und gehet alle Zeit in euch, denn erkennt der Mensch sich selbst als hilfloses Geschöpf, so unterstellt er sich willig der Liebe des göttlichen Vaters. Er fühlt sich als sein Kind wohlgeborgen und nimmt in Dankbarkeit alles hin, was des Vaters Ratschluss und göttlicher Wille ihm sendet. Denn der Herr hat ungezählte Reichtümer bereit für die, so an ihn glauben. Er bedenket alle, die auf Erden wandeln. Doch ob ihr annehmet, seine Gnaden liegt allein nur an euch. In seiner Weisheit lässt er alles um euch erstehen, auf dass ihr daran erkennen sollt, sein Schaffen und Wirken. Darum bringet ihm stets ein williges Herz entgegen und so ihr dann im guten Willen, zu Gott zu gelangen, innig Zwiesprache haltet mit ihm, so wird er euch erleuchten und euch der ewigen Wahrheit zuwenden. Auf das erfüllet sich das Wort. So wie ihr bittet, so wird euch gegeben werden. Es hat ein jeder Anteil an Gottes Vaterliebe. Für alle ist der Herr auf Erden gewandelt. Und so ist er auch heute wieder unter euch, das Heil zu bringen denen, die sein Wort aufnehmen, im Herzen tragen und danach handeln. Des Vaters Gaben soll empfangen, wer reinen Herzens ist und dienen will dem Herrn. Und seine Gnade wird über diesen sein, jetzt und alle Zeit. Amen.